3 Jahre blog.juba.de. Fast 1100 Artikel, über 3000 Kommentare, 69 Folgen Podcast, 16 Folgen Blogcast Black Stories. Und jetzt viel Spaß bei der Jubiläumsausgabe zum dreijährigen Bestehen eures Lieblingsblogs, blog.juba.de. Hallo und herzlich willkommen zur 69. Ausgabe des blog.juba.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen. Ja, und früher hätten wir das gleich nochmal gemacht. Warum? Na, weil ich gestolpert bin. Ach so, naja gut, wir wissen ja alle, dass du da noch nicht so perfekt bist. Ja, ist doch erst die 69. Ich wollte gerade sagen, früher war ja auch fast 3 Jahre her. Ja, genau. Ist das heute schon... Es ist... Heute am Erscheinungstermin 3 Jahre. 3 Jahre, blog.juba.de. Wir haben Jubiläum. Juhu. Ja, genau, René. Toll. Komm, dann stoßen wir gleich mal an hier. Ja. Mit Apfelsaft und Selta. Hat nicht so richtig geklirrt, aber... Genau. Ja, Gott sei Dank hat es nicht richtig geklappt. Genau. Und die Fans, die hört man noch nicht so, weil die sind noch nicht da. Nee. Die Party. Aber wenn ich in den Ofen gucke, dann glaube ich auch nicht, dass das für die Fans reicht. Nee, müssen wir teilen dann. Ja, wir haben heute ein bisschen andere Akustik als sonst. Ne? Ja, und eine andere Location als sonst. Ja, die andere gemütlich. Wand. Eine Kerze hätten wir noch. Gemütlich, weil ich die andere Wand gegenüber berühren kann. Ja, genau. Ja, Stefans Küche. Schön hast du es hier. Ja, da hast du jetzt aber überlegt. Ich wollte irgendwas ganz Nettes sagen. Dann beschreib doch mal, wie das so ist hier. Also, ich wundere mich gerade. Ist eine kleine Wohnküche, ne? Eine Wohnküche? Hier drin kann man doch nicht wohnen. Ja, was ist eine Wohnküche, wo man essen kann? Nee, eine Wohnküche ist eine Küche, die im Wohnraum mit dazu hat. Na, wie nennt man das, wenn so eine Küche einen so Tisch und Stühle hat noch? Jede Küche sollte einen Tisch und einen Stuhl. Nee, es gibt auch Küchen, wo da ja kein Platz für ist. Was? Na hallo? Das ist eine Kochecke. Guck mal, deine Küche. Ach nee, du hast einen Tisch, ja. Ja, eben. Genau, aber es gibt doch auch hier die typischen Neubauwohnungen, da haben wir das. Das sind doch keine Küchen. Das ist eine Küche. Eine Küche ist, wo der Herd steht, wo ein Abwaschbecken ist, wo ein Kühlschrank ist. Nicht alles, wo der Herd steht, ist die Küche. Das ist eine Kochecke vielleicht. Also, ja. Da wäre ich ganz doll der Meinung. Also eine Wohnküche, wie viel Quadratmeter? Also Wohnküche heißt für mich, da ist ein Tisch mit drin, ein Stühle, wo man essen kann in der Küche. Warte mal, der Raum ist jetzt 1 Meter ungefähr breit? Nee. 1,50 Meter. Quatsch. Mindestens 2 Meter. Nee, das hieß ja, ich könnte mich hier hinlegen. Dann kannst du doch. Kann ich doch gar nicht. Ach so, du meinst ohne die Möbel. Ohne die Möbel. Ach so, okay, das könnte schon nicht haben. Ja, und ziemlich lange, aber das ist keine Küche. Das machen wir nicht meine Wohnung hier schlecht. Nee, ist ja sehr schön. Sonst kannst du gleich wieder raus. Gut, damit hat man jetzt ungefähr die Vorstellung von deiner Küche. Ja. Also man kann aber sitzen. Nur mehr als 3 Leute dürfen ja auch nicht sitzen. Und dann darfst du aber auch nicht mehr an den Herd kochen. Das ist ganz schön heiß am Boden, ja. Ja, das ist ja auch nur für mich gemacht. Ja, nee, ich finde es aber, ich finde Küchen sind immer ein schöner Ort, so zum Quatschen. Zum in den Küchen laufen die interessantesten Gespräche. Ach so? Ja. Ja, Fernseher fehlt hier noch, ne? Nee, finde ich, Fernsehen muss nicht sein. Nee? Nee. Hat man im Wohnzimmer. Da sind wir schon fast in unserem heute gesetzten Thema drin. Fernsehen? Nee, nicht Fernsehen, sondern Küchen. Was halt so, was man halt so als nötig und unnötig. Du achtest ansehen. Aufs Essen, ja. Ich guck wenn Rauchwolken kommen, dann. Weil ich habe ein ganz schlechtes Verhältnis zu. Zu Herd? Ja, zu allem. Also ich schwitze warm. Schon, also das ist ein Zeichen, dass es bald fertig ist. Wie? Wenn du anfängst zu schwitzen, dann wird's. Nee, lass es doch, es soll doch schon braun werden. Ja, okay. Ja, dann sag einfach. Einfach ja, drauf. Ich sag dir einfach Bescheid. Also ja. Wenn wir nicht mehr da sind, dann ist die Bude abgefahren. Genau. Julia, ich komme heute nicht nach Hause. Wenn ein lautes Piepgeräusch ist, dann war es der Rauchen. Ja. Genau. Aber dann wird der Zuhörer unseren Podcast auch gar nicht hören können. Stimmt, es sei denn, die Nachwelt findet diesen Podcast. Weil dein Aufnahmegerät aus demselben Material ist wie die Blackbox eines Flugzeugs. Genau. Oh, heikles Thema. Da finde ich, in ja. Diesen Tagen. Ja. Schiphol? Nee, hier ist Schiphol? Schiphol. Amsterdam. Ja. Da fällt mir gerade ein, da gibt es so diese berühmte Frage, warum das Flugzeug nicht aus dem Material ist, aus dem die Blackbox gemacht ist. Ja. Warum nicht das ganze Flugzeug daraus gebaut ist. Gibt es bestimmt eine physikalische Erklärung, die mit Gewicht zu tun hat? Denke ich auch, ja, dass daran liegt. Ja. Obwohl, dann könnte das Flugzeug doch an seinen Bestimmungsort rollen. Es ist irgendwann so ein sicheres Flugzeug nach unten garantiert. Ja, sichere Flugzeug, tolle Erfindung. Wir hatten ja uns im Vorfeld überlegt, worüber wir heute so reden. Ja, wie wir es vor jeder Folge eigentlich machen. Genau. Und diesmal ist dabei rausgekommen, dass wir uns doch mal darüber unterhalten können, welche Erfindung ist vielleicht ein bisschen falsch, welche Innovationen, die während unserer Lebensphase in unser Leben getreten sind, für uns mittlerweile unverzichtbar sind. Mhm. Ne, also was so aufkam, also jetzt nicht so eine Sache wie Luft und Liebe, ne, die ja permanent da sind. Ruft da eh nicht zu. Ja, und auch nicht sowas wie, ich weiß nicht, der Strom, der elektrische Strom, sondern halt so neuere Sachen, die eben nicht so frisch sind. Nicht so frisch, naja gut, ich meine, die Innovation in unserem Leben ist natürlich der Computer. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und da kann man schon sagen, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, ich bin mir ganz sicher, dass es bei dir nicht anders ist, finde ich mittlerweile unverzichtbar. Also ohne Computer, denke ich. Ja, heute geht gar nichts ohne Computer. Nee, auch so für mich selber. Also jetzt mal jetzt nicht davon, jetzt was da draußen passiert, sondern so für einen selber. Also ich denke mal schon, dass man eine gewisse Zeit ohne Computer klarkommt. Ja, eine gewisse Zeit. Aber so ganz unabhängig kann man nicht sein. Also bei uns ist es so, dass der Computer eine Menge Aufgaben übernommen hat. Echt? Ist er bei euch den ganzen Tag? Nee, das nicht. Okay. Aber er hat halt zum Beispiel die Aufgabe der Archivierung Termine. Von Fotos, Terminverwaltung. Nee, gut, genau. Das hängt ja damit zusammen, was ihr. Okay, arbeitstechnisch. Okay, wenn man das arbeitstechnisch rausnimmt, trotzdem Terminverwaltung. Ja. Ne? Man hat ja auch so eine Menge im Vorfeld zu tun. Bestimmt, das könnte man auf Papier und Zettel machen. Hat man ja früher auch. Ja, aber durch den Computer ist es irgendwie zugänglicher. Wo jetzt gleich das nächste einspielt, Internet. Ja. Finde ich auch, kann man auch 2 Tage, 3 Tage ohne nehmen, aber. Ja, locker, klar. Aber ich glaube, irgendwann hat man genug vom Internet, wenn man nur im Internet ist. Echt? Also, ich muss sagen, also ich benutze Internet oft zur Informationsgewinnung. Sehr, sehr ja, intensiv. Ja, das ist schon, aber das ist ja alles so automatisiert irgendwie. Man ruft immer dieselben Seiten auf. In Google Reader. Zum Beispiel, genau, ganz klar. Also RSS ist auch eine super Erfindung der letzten Jahre. Ne? Auf jeden Fall, genau. Was auch eine Menge Zeit spart. Haben wir ja auch im Blog, kann man sich die Folgen auch als RSS-Feed holen. Genau, für die von euch, die jetzt die nicht Beiträge, wissen. Die Beiträge, die Kommentare, alles. Ja, für die von euch, die jetzt nicht wissen, was ein RSS-Feed ist, das ist im Prinzip, da kommt die Webseite zu euch. Das heißt, wenn man 10 Seiten, mal klein betrachtet, nur 10 Seiten regelmäßig besucht, dann müsste man 10 Internetadressen eingeben und ein RSS-Feed gibt halt die Möglichkeit, dass man diese Neuigkeiten, die auf der Webseite erscheinen, direkt in einem Programm zusammenführen kann. Und dann braucht man nur dieses eine Programm besuchen. In meisten Fällen ist es der Google Reader. Mhm. Und kann dort diese 10 Webseiten an einer Stelle lesen. Genau. Ja, und das geht, wie Stefan schon richtig sagt, auch mit unserem Blog. Und nicht nur mit den Beiträgen. Nein, mit Kommentaren. Sondern auch die Kommentare. Mit dem Podcast. Mhm. Mit den 2 Podcasts. Ja. Die sind jetzt getrennt. Die sind jetzt getrennt. Oh. Jetzt ist der Augenblick gekommen, Stefan, in dem du mal ganz schnell die Temperatur runterdrehen musst. Du kannst Licht anlassen, wenn das technisch machbar ist. Aua, oh, ist das heiß. Echt? Oh, entschuldige. Wenn du die Klappe aufgemacht hast. Oh, ja. Mich hier um. Sehr schöne Farbe. So, heute gibt's schwarzes Essen. Du kannst ja mal sagen, wo die Latten sind hier. Tut uns so, sehr leid. Fasst jetzt in den Koch einen Schuh. Wow, das ist kurz vor schwarz. Ich habe gut hingekriegt, das haben wir perfekt hingekriegt. Oh, da kann man ein bisschen Zucker drauf. Wo kann ich denn das abstellen? Kannst du hier raufstellen? Da oben, ne? Ja. Okay. Das ist perfekt. Wenn es nicht runterfällt, dann haben wir nachher sogar was zum Essen. Ja, sehr schön. Gut. Ja. Temperatur geht auf 40 Grad. Soll ich den mal wieder zumachen, den Ofen? Nee, anlehnen. Anlehnen? Ja. Oh, René, öffne zum ersten Mal den Ofen. So, ja? So, ich glaube, jetzt kannst du das Fenster auf. Nee, ist noch in Ordnung, bist noch in Ordnung. Nee, ich kann ja mal ein bisschen. Hier. Das ist vielleicht ganz gut für meinen Teint. Vielleicht. Kommst nach Hause und Julia denkt, du warst hier im Solarium. Braun gebrannt. Ja. Ja, nee. Wo waren wir eigentlich stehen? Internet. Internet, ja. Was ist RSS. Ja, RSS, genau. Also wie gesagt, geht bei uns auch. Finde ich auch mittlerweile ein unverzichtbares, für mich unverzichtbares Instrument zur Informationsgewinnung. Auf jeden Fall, ja. Ich weiß halt, wie viel Feeds hast du abonniert? Weißt du nicht? Ich habe nicht so viele. 20, wenn es viel ist. Echt? Oh, dann habe ich viel. Also ich habe beim letzten Mal gucken, waren es 280 gewesen. Ja, das Problem, also es ist ja, wenn man jetzt gewisse Interessen verfolgt und zum Beispiel aus der Medienwelt verschiedene RSS-Feeds abonniert. Genau, und das ist irgendwann langweilig. Ne? Aber es lässt sich auch schnell lesen. Du kannst hier schnell überblättern. Also ich habe es oft so, dass ich dann eine News lese und im nächsten schon in der Überschrift sehe, genau, dass ich die schon kenne und überfliege. Richtig, aber das ist eigentlich schade. Ne? Also da, das wäre auch noch eine coole Erfindung, wenn da jemand so intelligent ist und dann weiß, das hatte der schon, könnte man ausblenden. Na, dann musst du einfach nur jemanden finden, der verschiedene Newsseiten liest. Ach so, und die dann nochmal ausfiltern. Und seine eigenen, also so eine Webseite verfolge ich zum Beispiel auch, ne, die aus einem bestimmten Bereich ganz viele Webseiten lesen und die Informationen dann, die besten, halt auch nur wieder ein Ausschnitt. Das ist halt dann trotzdem blöd, ne, wenn man jetzt... Man könnte was verpassen, also wenn er nur einen Ausschnitt macht oder was weiß ich. Ja, nee, man muss, glaube ich, für sich selber entscheiden, welche jetzt die bessere Newsquelle ist. Von wenn du jetzt mehrere hast. Ne? Also das Angebot ist halt so enorm riesig, ne, das also, dass man da schnell... Und viele hecheln einfach nur nach Nachrichten. Ja. Also man muss auch sehr selektiv sein. Das ist was mir zum Beispiel sehr schwer. Also es gibt seriöse Medien, sage ich mal, und es gibt Medien, die eigentlich nur auf die Schlagzeile aus sind. Ne? Die gewisse Schlagworte mit reinbauen, wo man dann erstmal guckt, aber hinterher stellt sich heraus, das ging gar nicht so toll, ja. Beste Beispiel ist immer Premiere. Wie Premiere? Ja, wenn es um Premiere geht... Ach so? Ja. Da zieht immer an. Also, versuchen zumindest. Premiere ist vielleicht sogar das nächste unverzichtbare oder führt uns zu dem nächsten unverzichtbaren. Fernsehen? Nicht Fernsehen an sich. Digitales Fernsehen. Sondern digitales Fernsehen im Zusammenhang mit zeitversetztem Fernsehen. Ach so, ja. Also für mich eine Sache, könnte ich nie wieder darauf verzichten. Ja, also ich würde sagen, ich habe seit... Seit wann habe ich das gehört? Bestimmt seit fast einem Jahr kaum noch Werbung geguckt. Ja, das ist die eine Sache mit der Werbung, wobei das natürlich. Das ist natürlich viele Sender ein Dorn. Ja, natürlich, natürlich. Aber was ich so mehr, wovon wir zu Hause mehr profitieren, ist, dass du das Fernsehprogramm anhalten kannst, wenn du willst. Ja. Das heißt, das Fernsehen schreibt uns nicht mehr vor, wann wir was zu machen haben, sondern wir können es selber bestimmen. Ne? Ja. Das geht schon so los, dass. Wenn Julia irgendwas sehen möchte, was viel zu früh anfängt, wo sie halt noch mit anderen Sachen beschäftigt ist, dann drückt sie schon mal auf Pause und guckt dann, wenn sie fertig ist. Ja, es kann ja immer sein, es ruft jemand an oder so, genau, muss man so pausieren. So eine Geschichte, ne? Ja, und das Gute ist halt, dass man nicht wie früher beim Videorekorder warten muss, bis die Sendung vorbei ist, sondern man kann sofort. Ja. Das geht übrigens mittlerweile auch mit unserem... echt, mit eurer tollen Kiste? Ja, Kabel Deutschland. Ja. Der Receiver, der war ja anfangs sehr buggy und mittlerweile muss ich sagen, bin ich sehr begeistert. Also der hat sich echt... Ihr habt das Gerät doch so als Testgerät bekommen, oder? Wir hatten das damals bekommen. Weil die Band schon wissen, warum. Nee, nicht als Testgerät, wir haben es bekommen. In so einer Aktion. Und mussten das monatlich mitbezahlen. Echt? Ja, wir haben eine auf Rate und letztendlich war das dann, wenn man die Rate durchrechnet, 200 Euro. Auf jeden Fall, also habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade Empfangsgeräte, die zum Beispiel Kabel Deutschland von denen sind sozusagen, oder auch von Premiere, die sind einfach, die haben schöpfen nicht alle Möglichkeiten aus, die eigentlich möglich sind. Wahrscheinlich, weil die keinen Wettbewerb haben, ne? Also, aber das ist doch eigentlich, das bremst doch das digitale Fernsehen. Ja. Sicher, also bei uns läuft es mittlerweile. Ja, aber wenn du wüsstest, was theoretisch noch mehr gehen würde, dann wärst du enttäuscht. Da wäre ich gespannt, ob das wirklich nützliche Sachen sind. Also was wirklich super ist, diese Geschichte mit EPG heutzutage. Ja. Du drückst eine Taste, bist in einer digitalen Fernsehzeitung, klickst die Sendung an, die du haben willst und der nimmt sie auf und wahlweise sogar, wenn du sagst, die ganze Serie. Also, genau. Also das ist wirklich genial und... Aber das unterscheidet sich dann auch immer von Kabelanbieter zu Kabelanbieter, von Sender zu Sender. Also das ist ja immer unterschiedlich. Ne? Also bei uns spart das eine Menge Fernsehzeit. Also wir gucken viel, viel weniger Fernseher als vorher, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, selektiv zu schauen. Ne? Ja, na klar. Also das ist ein ganz anderes Fernsehverhalten. Und der Computer löst natürlich den Fernseher ein bisschen ab mit Videopodcast. Also da ist für mich zum Beispiel die Sendung mit der Maus und Wissen macht A. Das sind so Sachen. Echt, guckst du immer? Ja, sehr gerne mit Leo auf der Couch und ist sehr informativ. Mich interessieren, wie Dinge funktionieren. Ach so. Ja, und das wird bei der Sendung mit der Maus immer gut erklärt. Ja, habe ich früher auch mal geguckt. Ja, und heute über Videopodcast ist ja kein Problem. Die Sendung wird abonniert. Kannst du jederzeit gucken. Ja, der Mac integriert sich so als Medium. Das hast du schon wieder Mac gesagt. Habe ich zum ersten Mal gesagt, ja. Das Wort. Ich weiß. Setz dich hin, der hat eine Fernbedienung, du schaltest mit der Fernbedienung. Ich wette, dass René nachher nochmal seine Twitter-URL nennt. Oder so. Nur brauche ich nicht. Hat er ja die letzten Podcasts. Habe ich einen Beitrag so vorbereitet. Habe ich gesehen. Ja. Habe ich eine andere URL. Hast du getauscht? Ja, nee, also zeitversetztes Fernsehen. Ist eine geile Erfindung, absolut. Hast du auch wieder was Technisches irgendwie, ne? Nur Technik beherrscht uns eben. Gibt es denn noch was Untechnisches, worauf man heutzutage, was jetzt aufgekommen ist, worauf man nicht mehr verzichten könnte? Beheizte Wohnungen gab es vorher auch schon, ne? Ist jetzt auch nicht so neu. Ja, heute halt in anderer Form wahrscheinlich, ja. Ohne Kohle. Ja, nee, also außer Technik fällt mir eigentlich da wenig ein, würde ich sagen. Auch keine Prozesse, die sich vielleicht geändert haben? Wo was früher umständlicher war, was... Gute Frage. Da hätte uns Medizinisches vielleicht, aber ist auch mehr Technik. Ja, das, davon sind wir, glaube ich, in unserem Alter noch nicht so betroffen, ne? Mhm. Doch, also was ich sehr cool fand, war die Tetanus-Spritze. Echt? Ja. Wieso also ist die cool? Ich mag ja Spritzen nicht so. Ja. Und ich hatte eine Tetanus-Spritze gekriegt, hast du die Polen ich irgendwie nicht verpasst habe. Du hast sie verpasst? Die hätte ich mitbekommen. Hä? Sie sagte mir so, ich impfe, sie kriegen jetzt eine Spritze. Und ich dachte, okay, alles klar. Wo ist der Holzblock zum Raufbeißen? Ne? Weil man das halt so noch in Erinnerung... Du, das Erinnerung ist eine Spritze. Macht piep und fertig. Ja, mehr macht das tatsächlich nicht. Naja. Und das fand ich sehr innovativ eigentlich, wo ich gesagt habe, ja, so macht die Tetanus-Impfung doch wieder Spaß. Ach so? Ja. Es kommt ja immer drauf an, wenn du eine geringe Menge hast, dann ist ja so eine kleine Spritze. Aber es wie, gibt ja die auch, nur fünf gibt Tage? Auch fette Nadeln, die dann benutzt. Hat man da die Wahl? Ja, dann nehme ich lieber... Nee. Hast du nicht. Ja, so von hinten das ab. Na, je nachdem, was gespritzt wird. Denke ich mal. Und wohin wahrscheinlich auch. Ah. Ja, aber Tetanus hatte ich letztes Jahr. Ja. Ich auch. War Pillepalle. Ja, Krankenschwester Julia passt aber jetzt dort auf. Echt? Nee, mich hat meine Ärztin. Na, mich hat auch eine Ärztin geimpft und nicht Julia. Nein, aber also hätte... Hat sich erinnert? Genau. Ach so. Das fand ich sehr nett, weil so hätte ich es eh vergessen. Per SMS? Nein. Gibt es jetzt bestimmt auch schon Zahnärzte, ne? Glaube ich, machen das die einen... Das ist ja... Auf diesem Weg... Ist ja letztendlich auch nur Technik, wenn der die Praxis eine entsprechende Software einsetzt, ist es ja eigentlich kein Problem, Daten zu ermitteln und entsprechende Erinnerungen rauszuschicken. Wobei es, glaube ich, verboten ist. Ne? Ärzte dürfen das eigentlich nicht. Ärzte dürfen keine Werbung machen. Richtig, ne? Die also dürfen nicht auch nicht sagen, hier, Tetanus ist vorbei, komm mal her oder so. Nein, aber ich meine, ich kenne meine Ärzte so lange, da ist das kein Problem. Ja, um Technik kommen wir nicht so rum, ne? Nee, hier hinter dir steht eine Mikrowelle, also ist auch eine kleine. Ich gar nicht. Was machst du in der Mikrowelle? Jeden Morgen meinen Kaffee. Aber ich sehe da eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher. Hallo, soll ich für eine Person eine Kaffeemaschine aufsetzen? Da kann ich dir eine ganz coole Sache... Soll ich Sache für eine Person du, meinen Wasserkocher? Stefan, was braucht mehr Strom, Mikrowelle oder Wasserkocher? Ich weiß es nicht, aber eine ganz coole Sache, die mir beim Kaffee einfällt. Julia ist bei uns auch die einzige Kaffeetrinkerin und hat genau dasselbe Problem. Also ich trinke löslichen Kaffee. Nee, sie macht ja auch so halt Filterkaffee, ne? Hm. Aber es ist immer blöd, eine Kaffeemaschine deswegen anzusetzen. Ja, genau. Und sie hat bei Chibo, dem Frauenlieblingsgeschäft. Konnte ja nur Chibo oder Ikea sein. Einen Porzellanfilter gekauft, den du auf die Tasse raufsetzt. Aha. Also der hat im Prinzip, der sieht aus wie das Oberteil der Kaffeemaschine und ist so gebaut, dass du ihn auf die Kaffeetasse raufsetzen kannst. Hm. Dann machst du deinen Filter auch rein und kippst gekochtes Wasser durch. Mhm. Ja. Dann ist da Kaffee drin, oder? Ja, dann ist ganz normal, der Rest ist wie eine Kaffeemaschine. Du könntest rein theoretisch ja auch den Filter von deiner Kaffeemaschine oben abbauen, das Plasteteil. Kannst du auf die Tasse raufsetzen, könntest einen Filter reinmachen, Kaffee und dann... Kann man eine Tasse da runterstellen. Ja, genau so. So letztendlich funktioniert es so. Ne? Ja, dann kann ich gleich die Mikrowelle machen. Echt? In der Mikrowelle habe ich ja noch nie erlebt. Reicht mir doch. Also ich nehme die Mikrowelle, um Sachen warm zu machen. Aber so Essen, also nur wenn man jetzt mal noch vom Vortag... Ja, Essen ist immer so eine Sache. Also da überlege ich schon, also das schmeckt, glaube ich, nicht so. Du schmeckst den Unterschied, ob du in der Mikrowelle gewärmt ist oder nicht. Ja, weil die Mikrowelle so austrocknet. Mich wundert, dass dann in deiner Tasse immer noch was drin ist. Wieso? Die Mikrowelle macht nämlich nur Sachen heiß, die Flüssigkeit enthalten. Ich hatte mich übrigens mal gewundert, es gibt ja Teebeutel mit Klammern und ohne Klammern. Ach so? Ja. Ich weiß auch, warum jetzt. In dem Zusammenhang geht es natürlich. Für die Mikrowelle. Ja. Ja, aber das hat mich nie interessiert. Weil da kann ja nichts passieren. Der Teebeutel ist ja im Wasser. Da passiert ja nichts. Aber auf diesem, völliger doch, Quatsch. Nee, also ich habe das mal gesehen, mit einem Teller mit Goldrand, dass da Funken auf dem Goldrand rumhüpfen. Goldrand? Das ist eine kleine Büroklammer. Es könnte auch, ich glaube, ich habe es noch mit einem Löffel gesehen. Nein, also da ist bei mir noch nie was passiert. Es hatte, in dem Zusammenhang hatte ich mich nämlich mal gefragt, warum bei mir da nichts passiert. Schön, du bist schuld, wenn jetzt lauter Leute irgendwie ihren Löffel. Ich weiß nicht, ob das der Grund in die Mikrowelle ist, warum es legen. Aber heutzutage. Die Türen sollen leuchten, wenn man sie in die Mikrowelle legt. Ja. Ey, stimmt. Und wie ihr macht jetzt zu Hause nach? Habe ich auch. Von mir habt ihr das nicht gehört. Nee, das kann man nicht. Wir machen mal einen Wissenschaftspodcast. So, sämtliche Theorien machen wir mal. Und dann machen wir es gar nicht wirklich, weil man sieht uns ja sowieso nicht, damit wir nicht die Sauerei haben. Nee, das machen wir in deiner Wohnung. Da machen wir den Trick mit der Cola und den... ja, Mentos. Genau. Ja, Glühbirne im Gehör, das ist auch eine gute Idee. Ja, finde ich nicht so gut. Nee? Nee, aber wenn man trockene Sachen in die Mikrowelle reinigt, werden sie nicht warm. Du kannst einen trockenen Lappen in die Mikrowelle legen und den eine halbe Stunde drin haben und rausnehmen und der ist nicht warm. Aha. Gut. Hat dein Telefon geklingelt? Ja. Machen wir weiter. Ja, schön. Ja. Erzähl mir das. Ich sitz jetzt also in Stefans Küche und Stefan hat irgendwie, ich weiß nicht, die Kündigung ist mir zwar nicht zugekommen, aber ja, lustige Sache mit der Mikrowelle, fällt mir auch noch was ein. Habe ich mal gehört, für die Leute, die eine Allergie gegen RFID-Chips haben, die lassen sich wohl mit Hilfe einer Mikrowelle zerstören. Ja, das habe ich, glaube ich, mal in einem Podcast gehört, wo es um den Pass ging. Und in dem Zusammenhang habe ich auch gehört, dass der Pass in Wirklichkeit nicht dem Menschen gehört, dessen Foto da drauf ist, sondern Staatseigentum ist. Und deswegen darf man den Pass nicht zerstören. Und deswegen ist es verboten, Pässe in die Mikrowelle zu legen, um den RFID-Chip, der da möglicherweise drin ist, zu deaktivieren quasi. Genauso wie ich mal gehört habe, dass es verboten ist, Geld zu zerstören, weil auch das gehört einem nicht, auch wenn man dafür bezahlt oder gearbeitet hat. Ja, wir waren jetzt völlig vom Thema abgekommen irgendwie und ich finde es auch komisch, dass Stefan, obwohl er einen Termin hat, mich jetzt hier monologisieren lässt. Ich werde mir mal die Notizen von Stefan nehmen, weil dann kann ich nämlich mal die Kontaktmöglichkeiten vorlesen, die mir sonst immer ziemlich schwer fallen. Wenn ihr irgendwie Ideen habt oder jetzt vielleicht euch noch Sachen einfallen, auf die ihr heutzutage nicht verzichten könnt, seit sie in euer Leben getreten sind, und wir reden da nicht von Menschen, Liebschaften oder Dingen, die man halt grundsätzlich zum Leben braucht, dann schickt uns einfach mal eine Mail an blog@juba.de oder ihr benutzt das Kontaktformular. Na? Alles klar? Ja, auf blog.juba.de. Ihr könnt auch Kommentare zum heutigen Beitrag schreiben oder ihr ruft uns an auf der Mailbox zum Ortstarif 030. Zum Ortstarif natürlich nur, wenn ihr aus Berlin kommt. Ansonsten fragt euren zuständigen Telefonanbieter, was dieses Telefonat denn kosten wird. Also, Telefonnummer wäre die 030-202-368-03. Ja, und über die Webseite könnt ihr es auch kostenlos anrufen. Dazu klickt ihr in den Kontaktmöglichkeiten einfach auf den grünen Telefonbutton. Ist der Telefonbutton eigentlich noch grün, Stefan? Ich denke schon, ich habe ihn ewig nicht gesehen. Ja, so wie auch viele unserer Zuhörer ihn schon ewig nicht gesehen haben. Meinst du? Wir könnten doch mal eine Schnipseljagd draus machen. Findet den grünen Hörerbutton so ein Rätsel, ja. Und klickt einfach drauf. Das wäre doch was. Einfach um den Ansporn zu bringen. Wo sind meine Notizen eigentlich? Ja, die habe ich hier gerade rübergenommen. Achso. Ja, ich hatte gerade noch lustige Sachen erzählt, interessante Sachen erzählt, die kannst du dir dann anhören, wenn die Sendung fertig ist. Na gut, ja. Die werden da nicht drin sein, wenn ich die ja rausschneiden kann. Ich hab's ja in der Hand. Da kannst du gleich die 5-minütige Schweigepause von mir. Achso, das sehe ich ja dann in der Kurve. Ja. Hast du Hunger? Ja, eigentlich schon, aber ich würde jetzt auch ungern mit vollem Mund hier weiterreden. Oh, René, bessert sich. Lass uns doch heute einfach mal einen Zweiteiler draus machen. Wir hören ein etwas längeres Lied. Mit vollem Magen hören wir uns wieder. Wir hören ein längeres Lied. Oh ja. Ihr hört jetzt eine halbe Stunde lang die Top 100 der indonesische Bergmusik. Genau, ja. Ja. Wir gucken mal, ob wir da was finden. Stefan, und der heutige Song heißt? Das weiß ich nicht. Ich habe leider keinen rausgesucht, aber wir haben ja Jubiläum. In dem Zusammenhang fällt mir ein, zur letzten Sendung. Ja. Da hattest du ja auch deine Hausaufgaben nicht gemacht und keinen Song rausgesucht. Ja. Wie hieß der Song eigentlich? Der Song hieß, glaube ich, Berlin Girls. Ja, stimmt. Das passte sehr gut, fand ich. Ja. Na, dann lass uns jetzt einfach die Mägen füllen und dann... Genau. Hast du einen Cliffhanger, damit Leute dranbleiben? Einen Cliffhanger? Wir haben nach der Werbepause noch einen Interviewgast. Oh, ja, da bin ich gespannt. Okay. Alles klar. Dann bis gleich. Okay, und dann verrät René auch, was ich hier auf dem Tisch liegen habe. Das ist hoffentlich keine Sauerei. Nee, aber ist so... Habe ich gestern Abend bekommen. Erzähl ich gleich. Oh, ich bin gespannt. Alles klar. Dann haben wir jetzt zwei Cliffhanger. Ja, genau. Also wer jetzt nicht dranbleibt. Der ist selber schuld. Bis gleich. Satt. Oh ja, aber René hat richtig reingeschlungen, als ob er 3 Wochen nicht zu essen gekriegt hat. Na, ich wollte, dass wir schnell weitermachen können. Ach so, hast du eigentlich, ja? Nicht so lange warten. Du hast es eigentlich, nein, ja? Aber mit den Leuten nicht so lange warten lassen. Ach so. Wir können ja nicht hier irgendwie im Podcast jetzt eben eine 30-sekündige Pause und wir machen uns hier eine halbe Stunde lang. Und das war ja alles ungeschnitten jetzt. Während der Musik haben wir gegessen. Ja. Nee, Essen ist zum Beispiel auch was, wo ich mich immer total freue. So nach dem Arbeitstag, wenn ich nach Hause komme, freue ich mich total aufs Abendbrot. Na gut. Und denn? Wir hatten es doch beide letztens mit dem Magen. Ja, na, das hat ja nichts damit zu tun. Das war grausam für mich gewesen. Mein Magen grummelt jetzt immer noch ab und zu. Echt? Also ich kann auch nicht so viel essen. Echt? Das sah eben aber anders aus. Na gut, das Stück Kohle hier, was du da uns gemacht hast. Ja, komm, so schlimm war es aber nicht. Nee, das stimmt, war lecker. Ja, nee, und dann, worauf ich mich dann nach dem Abend besonders freue, ist auf die italienische Süßspeise, die ich mir dann so ein, zwei Mal die Woche gönne. Aha. Jetzt rat mal, was für eine Süßspeise. Das ist da, italienische? Ja, was genau? Das ist ein italienisches Süßspeise. Tiramisu. Ach so, ziemlich hoch. Ja. Ja. Oder ziemlich runter? Hoch. Ziemlich hoch, ja. Nee, ziemlich runter heißt es. Nee, warte mal. Tiramisu. Su? Souterrain ist? Nee, ziemlich hoch. Souterrain ist unten. Nee, ziemlich runter heißt das. Tiramisu. Ziemlich runter, ja. Ja. Genau. Warum heißt das so? Oder? Ey, nicht, dass er jetzt etwas Falsches sagt. Man kann es ja auch im Internet nachschlagen. Dessous hat man drunter, ja. Genau. Super Herleitung. Ja. Susi. Susi. Ah, liegt auch drunter. Susanne und der Anne. Ja, wir grüßen mal Susanne an der Stelle. Ja. Genau. Genau. Oder auch Mousse au Chocolat. Esse ich auch total. Das ist lecker. Und wir essen ja gleich noch ein Eis. Und wir essen, du kannst es ja schon mal vorbereiten. Soll ich? Ja. Okay, du unterhältst die Leute. Wieder. Ja, nächstes Mal machen wir es aber andersrum. Ja. Ich bin da hier der Gast. Da kann ich übrigens sagen, die Praktikantenstelle bei blog.über.de ist immer noch frei. Genau, der hätte da jetzt nämlich auch ein Eis gekriegt. Der hätte nicht nur ein Eis bekommen, der hätte ja auch die ganze Zeit ausgestattet mit einem Laptop gesessen. Hast du WLAN? Ja. Und hätte per über WLAN im Internet Informationen zusammengesucht, zum Beispiel, ob Tiramisu ziemlich hoch oder ziemlich runter heißt. Willst du beides oder nur eins? Ich nehme erstmal eins und dann das andere. Okay. Mach ruhig voll. Ja, also wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, überhaupt kein Problem. Ihr müsstet über 18 sein, weil unsere Aufzeichnungen zum Teil nach 18 Uhr stattfinden. Ich dachte, da kommt jetzt eine andere Begründung. Ja, Geschlecht ist egal. Naja, wir wünschen uns schon mehr. Aber wenn ihr männlich seid, müsst ihr in Begleitung einer Frau kommen. Müsst ihr eure Mama mitnehmen. Ja. Nee, genau. Stefan hat ja hier irgendwas hingelegt, ein Tütchen. Kann ich das schon mal in die Hand nehmen und mir schon mal anschauen? Und zwar hat Stefan hier ein Tütchen hingelegt. Total harmlos. Tusamak. Oh, jetzt hast du Werbung gemacht. Jetzt musst du das ist tatsächlich, das ist die Marke. Ratio fahren und sonst was sagen. Ich will doch keine vergleichbaren Marken. Ein Erkältungsbad, die haben, was sagen so besonders? Das habe ich gestern bekommen. Weil ich war gestern mal wieder bei Alba Berlin. Ach, du hast bei Alba Berlin bekommt man ein Erkältungsbad. Ja, das ist doch ein... Ist die Halle nicht geheizt? Nein, aber wir haben leider verloren. Du brauchst es mir nicht quetschen, das mache ich dann nachher auch alleine. Echt? Na gut. Ich wollte es schon vorkommen. Ja, Alba Berlin hat verloren und das ist dann der Trost oder was? So eine Erkältungsbadtüte. Also ich hoffe ja, wenn die Sendung rauskommt, am Vorabend ist ja wieder ein Spiel. Das letzte Heimspiel in der Euroleague. Aha. Und da hoffe ich ja, dass wir noch gewinnen. Wir sind halt nicht so erfolgreich. In der O2 Arena. In der O2-World. Heißt das nicht O2-Arena? Und ich muss sagen, ich war ja beide nicht. Und es hat sich einiges verändert, was die Basketballspiele angeht. Also, mittlerweile wird nämlich die... Du kennst auch diese Rundum-Reklame. Ne? Genau, ich war ja, wollte ich gerade sagen, ich war auch vor kurzem erst da gewesen in der O2-World. Ja. Was hast du da gemacht? Entschuldigung, gefegt. Die Hand ist sauber gefegt. Was machst du denn? Ich habe mir angeschaut... Hast du gerade eine Rundstour? Nein. Disney on Ice. Ah, Findet Nemo. Findet Nemo, genau. Im Prinzip der komplette Film als Eiskunst-Schaustück mit Originaltönen. Ja, im Prinzip könnte man die DVD laufen lassen, auch mit Soße. Man könnte die DVD laufen lassen von Findet Nemo und könnte dann dazu Leute auf dem Eis tanzen lassen. Natürlich in Nemo-Klamotten und so passend zum Film. War ganz nett gewesen. Also, und die Was Halle ist das ja der Hammer. Die Halle, ich nehme Schokosoße. Okay. Ja, ich nehme Schokosoße. Nee, die Halle ist wirklich genial. Also gefällt mir sehr gut. Und da habe ich mir gesagt, ich werde mir auf jeden Fall, ich hoffe, Alba gibt es noch eine Weile. Kommst du mal mit? Ein Alba-Spiel anschauen, ein Basketballspiel anschauen. Aber das wird ja dann sicherlich ein Spiel von Alba sein. Mit Alba. Ja, wir waren ja auch schon bei den Eisbären. Eishockey habe ich mir mal angeschaut, finde ich jetzt nicht so interessant. Naja, aber allein die Atmosphäre und das Drumherum, die Show... Atmosphäre, wenn ich Atmosphäre will, dann schieße ich mich im Weltall. Das war ein, so ein Phrasenwerfer. Wenn René jetzt ruhig ist, liegt daran, weil er schon wieder was zu essen hat. Zu viel was. Das war was Leckeres, was hast du denn da, René? Erzähl doch mal jetzt mit deiner Tüte da. Was soll ich da erzählen? Das haben wir bekommen. Na toll. Die Bonbons waren leider alle. Wenn ich also am Tisch legen würde, was ich die Woche bekommen habe, dann würden wir gar keinen Gesprächsstoff haben. Nee. Sehr gesund. Da wäre ich dann immer ein Alber denken. Immer. Wie lange willst du da drin warten? Einmal. Ja, ja, ja. Echt? Hat man es am Eingang bekommen oder was? Nein, nein, die laufen dann immer rum. Verteilen das. Hättest du dein Gesicht verstellt? Vielleicht ist es schon abgelaufen. Du. Hättest du einfach anders geguckt, hättest du zwei Tüten gekriegt. Nee, nee. Dirk hat da mehr abgeräumt, habe ich festgestellt. Echt? Ja, wahrscheinlich sah der bedürftiger aus. Nee, oder Dirk sieht einfach jedes Mal anders aus, wenn man ihn sieht. Nee, ich glaube, die kennen ihn da schon ganz gut. Und es hatte auch jemand Geburtstag gestern und. Gestern? Wann gestern jetzt? Gestern zur Aufnahme? Also jetzt, wo wir da waren und ja, da hat. Da sind wir noch vorher zum Stadionsprecher gegangen. Den kennen wir ja auch mittlerweile. Ach ja? Ja. Und wie heißt der? Es ist ein Radio 1 Moderator. Kannst du den mal fragen, wenn du den nächsten Mal siehst, ob er nicht mal hier Teaser für uns sprechen kann? Kann man mal probieren? Frag mal. Grüß mal von mir. Ja? Ich sage mir peinlich, dass ich den Namen nicht bekomme. Sag mal, ich bin der Typ, der sonst nie kommt. Der immer den Gegner anfeuert. Und der immer nicht da ist. Was mir gerade einfällt, ich bin, als ich zu dir gekommen bin, ich habe es dir ja schon erzählt, habe ich fast in der falschen Wohnung gestanden. Ach so. Als ich in den Fahrstuhl rein wollte, kamen mir gefühlte 10 Jugendliche mit gefühlten 20 Kampfhunden entgegen. Ach so. Ja, aus dem Fahrstuhl, aus diesem kleinen Fahrstuhl raus. Welche Etage? Unten, die kamen raus, unten. Die sind gerade Gassi gegangen. Ne, es war ja Security. Bestimmt. Ja, ja, sehr, sehr jung für Security. Und dann hatte ich ja wie immer die 8 gedrückt, weil ich habe mir jetzt gemerkt, dass du in der 8 wohnst. Ich wohne schon immer in der 8, war noch nie anders. Und der Fahrstuhl hielt an und die Tür ging auf und ich bin raus und die Wohnungstür war auch schon offen. Und das ist auch ein, jetzt wo du es nämlich sagst, das ist ein typisches, ja, wie nennt man das? Also passiert ja immer wieder, wenn du zufällig mit dem Fahrstuhl irgendwo hinfahren willst und der hält vorher irgendwie, du steigst automatisch aus. Ja, es hat aber keiner an der Tür. Sonst ist es ja so, ein Stück da steigt jemand ein. Ja, ja, und dann weiß er, alles klar, der hat gedrückt. Hm? Aber das war dann nicht der Fall. Und ich bin dann halt, ich stand schon auf der Fußmatte von draußen, ja, und dachte, oh, hat denn Stefan kein Licht im Flur an? Ja. Und dann stand ein Mann im Flur. Hat der eine neue Fußmatte? Den ich gar nicht kannte. Und dachte, hä, Stefan hat gar nichts erzählt von einem Gast. Und der Gast, der geplant war, der sah ja anders aus. Und die Wohnung sieht auch ganz anders aus. Und da war ein böser Onkel-Poster oben dran. Ja, das kann ich meine. Und dann dachte ich, nee, nee. Und dann guckte der mich an und sagte, nee, du bist hier falsch. Ja. Und dann bin ich wieder in den Fahrstuhl und habe gesehen, dass ich jetzt in der 6. Etage war. Mann, Mann, Mann, ey. Ich kann ja froh sein, dass du kein blaues Auge hast. Ja. Hier ist Hausdienstbruch. Naja, das war Fußmattenbruch. Ja, sozusagen. Ja. Die Kontaktmöglichkeiten hast du ja schon genannt. Die habe ich schon genannt, aber die kannst du ja nachher mal. Du bist ja top. Ich habe damit nur ein Loch gestopft. Du kannst aber mal unseren Gast vorstellen. Ja, welchen Gast haben wir denn? Er ist gar nicht da, ne? Ah, da hast du wieder zu viel versprochen. Ja, und das ist sehr, sehr ist ja so, ist ja echtes TV-Total-New. Wieso? Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo es immer wieder vor der Werbung hieß und nach der Werbung kommt das und dann war die Werbung zu ändern. Leider schaffen wir das nicht mehr. Das gab es richtig oft mal. Echt? Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, weil ich gucke es ja nicht mehr, weil es ja auch zu einer selten dämlichen Zeit kommt. Ja, aber wir haben gerade über zeitversetztes Fernsehen gesprochen. Richtig. Aber es ist auch nicht mehr so lustig wie früher. Also ich gucke auch nicht. Ja. Ich gucke Harald Schmidt seit wir zeitversetztes Fernsehen haben. Echt? Das habe ich auch schon vorher geguckt. Ist ja leider bald zu Ende. Ist von der Uhrzeit her aber scheiße. Spät. Ja, man kann es ja auch nicht. Ja. Nee, aber um auf unseren Gast zurückzukommen, ja. Stefan hat sich in die Bresche geworfen. Wir hätten um ein Haar, jetzt ist schon der Telefon, wir hätten. Richtig. Also Stefan hat irgendwie seine Zeit heute nicht im Griff. Ja, wir hätten um ein Haar einen Rettungsschwimmer hier gehabt. Und mich hätte der brennend interessiert, ob die Tatsache ihrer Einsätze in diesen orangefarbenen Höschen vollziehen. Leider konnte derjenige dann doch nicht. Und so werden wir dieses Interview auf ein anderes Mal verschieben. Und ihr könnt ja so petitionsmäßig im Blog mal in den Kommentaren hinterlassen, dass ihr denjenigen hören wollt. Da appelliere ich besonders an die Frauenwelt, weil die wahrscheinlich überzeugender ist. Wie gesagt, es handelt sich um einen jungen Rettungsschwimmer in den 20er Jahren. Und ja, schauen wir mal, dass das beim nächsten Mal klappt. So, ich könnte jetzt erneut die Kontaktmöglichkeiten vorlesen, um das jetzt entstandene Loch zu stopfen. Aber das werde ich euch mal ersparen. Ich guck mal, ob Stefan schon wieder auf dem Weg hierher ist. Stefan? Ja. Leider nicht. Und somit muss auch meine zweite Portion Eis warten. Es tut mir leid, sonst ruft hier nie einer an. Sonst ruft hier nie einer an, ja. Und jetzt hast du da alle zu heute bestellt, oder was? Ich habe ruft mal so in der Zeit an. Da denken die Leute hier, ich bin beliebt. Ja. Das was war? Gab's was? Ich hatte von dem Rettungsschwimmer erzählt und habe aufgerufen dazu, doch demnächst hier. Ist nicht wahr. Da wird sich jetzt aber einer freuen. Ja, finde ich auch. Ich habe gesagt, die Leute sollen kommentieren, ja, uns Mails schreiben. Wir leiten die Mails natürlich auch weiter. Ja, was sollen sie denn schreiben? Dass er. Ach, die wollen ein Interview sozusagen. Genau, ein Gespräch mit ihm. Ja, machen wir. Ja. Denke mal, hat er nichts dagegen. Ja, also das Stefan hat es halt versucht, aber leider war er verabredet. Ja. Und vielleicht war es auch nur ein Vorwand. Ist ein technisch versierter Mensch. Definitiv. Das heißt, er hätte auch einiges zu berichten. Ja. Hat eigentlich immer viel zu erzählen. Eigentlich auch ein Gleichgesinnter von uns, wenn ich an unsere Spielekonsole denke. Und an unsere Vergangenheit. Definitiv, ja. Wir haben da fällt mir ein ehemaliger Kollege hatte auch die Woche Geburtstag. Achso. Hasenohren? Hase. Ach ja, genau. Ja, René hat es verstanden. Stefan hat nämlich gerade hier eine Hasengeste. Ja. Habe ich ja sofort erkannt. Das dachte, gemacht. Dachte, du saß jetzt Elefant. Ja, dann, nee, dann hätte ich gesagt, hä, welcher Kollege bei uns hat denn einen Rüssel gehabt? Genau. Ja, der mit den Hasenohren war es, genau. Ja, nee, aber das können wir, denke ich, mal arrangieren. Wir hatten ja schon mal ein Interview, vielleicht hast du es ja auch mal erzählt. Wir hatten schon mal ein Interview, ja, mit Maite. Genau, richtig. Und das fand ich sehr, wie sagt man, informativ. Und ja, es ist auch interessant, wenn noch jemand Drittes hier sitzt, der halt nochmal eine andere Meinung hat als wir beide. Genau, richtig. Der uns dann mal die Meinung sagt. Der uns mal die Meinung, so richtig. Apropos, uns mal die Meinung sagen. Es gab ja Feedback, ne? Ach so, ja, es gab Feedback. Gutes Stichwort. Ich erinnere mich zum letzten Podcast. Ja, und ich muss es leider immer wieder sagen, ich bin tiefst, nicht empört, sondern richtig traurig mittlerweile. Warum? Weil es nie klappt. Was klappt nie? Na, wer hat denn uns Feedback gegeben? Die Frau, die mit M anfängt und Mutter aufhört? Hä? Du sprichst ein Rätsel. Ach so, du meinst die Frau, die mit Sch anfängt und mit Wester aufhört? Richtig. Nee, ich dachte, die Frau, die mit M anfängt und mit Utter aufhört. Nee, die hat uns doch kein Feedback. Natürlich, gegeben. Die hat kritisiert. Also natürlich ist Kritik nichts Negatives. Ach, du meinst jetzt meine? Ja, natürlich. Ach deine. Ach so, ich habe jetzt überlegt, deine Mutter hat doch ja nicht. Die hört uns doch, ja. Und zwar, jetzt doch, die hat jetzt einen iPod Touch. Ich glaube, die wird jetzt auch hören. Mhm. Ja, dann erzähl mal. Ja, und zwar fangen wir mal an mit der Kritik. Ja. Wie gesagt, Kritik ist nichts Negatives. Kann auch. Es ging um unseren Spaziergang durch Berlin. Richtig. Im letzten Podcast und dass wir die einzelnen Sehenswürdigkeiten nicht sie hat uns so ein wenig Berlin-Unkenntnis vorgeworfen. Ja, in Anführungsstrichen. Aber es war ja auch nicht Thema unseres Podcasts gewesen. Berlin. Richtig. Was ihr hört, Mutter. Jetzt ist Stefan aber sauer. Ja. Ich richtig. Boah, das habe ich noch nie erlebt. Schnell dann ganz ruhig. Kleine rote Gesicht. Erstmal schnell dein Eis. Ja. Und dann macht ihr mal den Mund sauber ordentlich. Ja, nee, es war natürlich nicht im Mittelpunkt unseres Podcasts gewesen, da auf die Sehenswürdigkeiten einzugehen. Von daher. Und was hast du noch gesagt? Weiß ich nicht. Wo sind wir dran vorbeigelaufen? Was machst du im Juni? Habe ich dir am Telefon erzählt? Hast du mir nicht zugehört? Aber Hochzeitshaus ist da. Ja, und sowas. Ja, und? Ja, keine Ahnung. Ich soll es nur noch mal sagen. Ja, was ich interessant fand, war, dass in der Stadtbibliothek an der Tür, die man auf dem Foto in dem Beitrag sieht, dass der Buchstabe A in verschiedenen Schriftarten ist. Sehr gut. Wobei jetzt nicht alle Schriftarten sein können. Ich kenne mich da nicht aus. Ich kenne mich mit Schriftarten aus. Ich habe ein Buch im Büro und da sind auch nicht alle drin, aber das Buch ist so dick, dass ich es nicht heben kann. Genau. Ja. So, und dann gab es nochmal Feedback. Und dann gab es Feedback von deiner Schwester, ja, die heute natürlich wieder mal nicht da ist. die auch nur den Podcast hört, weil ich glaube, irgendwann gehe ich in einen Hungerstreik und sag nichts mehr im Podcast, bis deine Schwester eben auch. Warum? Was war ihr Feedback? Ihr Feedback war gewesen. Du erinnerst dich. Es ging um, dass wir uns mal ein Thema widmen sollen. Genau, sie hat einen Vorschlag gemacht, wie man den Podcast noch anders gestalten könnte. Und wie du schon gesagt hast, sollte man auch so Themen-Podcast machen, ne? Also, hey, fand ich auch ganz interessant. Kannst du dich erinnern, wo wir mal über soziale Netzwerke gesprochen haben? Richtig, ja. Also ich fand es auch ganz informativ. Das war im Biestorf Center, kann ich mich noch erinnern. Mit dem kleinen Sophie. Genau. Richtig, richtig. Ja, kann man sich auch nochmal anhören, diese Das Eis ist so lecker. Ja, du kannst ja gleich nochmal einen Nachschlag machen von dem anderen. Ja? Ja, natürlich. Meine Schüssel, die hat Notstand. Genau, also die Idee hat man ja öfter schon gehabt, aber wie gesagt, uns fehlt es an Themen. Sagt uns einfach, was euch interessiert. Oder besser noch, kommt einfach vorbei und dann reden wir gemeinsam darüber. Und immer gern gesehen sind natürlich auch Interviewpartner. Was ist das jetzt für eine Sorte? Hasenlust oder so. Ne, schön, Walnuss steht drauf. Ja, oh, Entschuldigung. Aua, du hast mich verletzt. Das ist mit Eis gebrochen. Das reicht doch gar nicht mehr für dich. Nee, ich bin dick genug. Trotz wie fit? Ja. Ich habe mich aber, können wir ja nachher nochmal drüber reden. Wie? Über die wie fit. Wie nachher? Wenn wir es noch schaffen. Wenn die Leute nicht mehr. Nach der Werbung. Ach, hatten wir ja auch schon. Wir können gerne nächstes darüber reden. Echt? Na, jetzt haben wir aber so einen abrupten Themenwechsel oder war ich schon fertig mit deiner Schwester? Thema. Ja, wir machen mal mit Themen. Und? Im Prinzip hatten wir ja schon viele Sendungen, wo das so war. Genau. Aber es ist natürlich wahrscheinlich auch einfacher, wenn man ein Thema hat und nicht so verschiedene Themen. Ja, aber es ist halt schwer, eins zu finden, was euch interessiert, ne? Boah, nicht, ne? Weil ihr uns kein Feedback gebt. Ja. Okay. Gut. Wie alt bist du laut WeFit? Boah, das schwankt. Zwischen 26 und 50. Also ich muss sagen, am Anfang war ich richtig alt. Da war ich so über 40. Und mittlerweile bin ich konstant um die 30. Und man merkt es auch an den Übungen. Also wenn man das regelmäßig macht, man ändert sich auch. Man ändert seine Haltung. Das haut dann immer besser hin, finde ich. Also ich habe da doch echt... Ich habe mich schon gewundert, als du mir die Tür aufgemacht hast, dachte ich, du willst dich vor mir verbeugen. Und als du dann den Flur so zurückliefst, dachte ich... Ich habe meinen Schwerpunkt einfach unter Kontrolle. Ja, genau. Hast du das Ei schon aufgegessen? Ey, sag mal, du hast mir zwei Löffel reingemacht und dann... Kriegst du zu Hause nichts zu essen? Das gibt's doch nicht. Ey, der haut hier rein. Also. Wenn ich mich heute auf die Waage stelle, wiege ich doppelt so viel wie... Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ist doch nur Eis. Ja. Dann muss ich mir auf die Heizung setzen. Oder? Ja. Genau. Nee, für die Leute, die Wii Fit nicht kennen, ist im Prinzip nichts anderes als eine Spielkonsole mit einem Brett dazu und auf das Brett stellt man sich rauf und dann wird man gewogen und dann kann man Gleichgewichtsübungen machen. Das ist Wii Balance Board. Du hast jetzt also dein Gleichgewicht gefunden. Hast du eigentlich die Fitnesstrainerin oder einen Trainer? Die Trainerin, genau. Man sagte, man soll den auch öfter mal wechseln, ne? Ja. Die wechseln sich von alleine. Ach so? Weißt du, ob ich die Trainerin genommen habe? Nee. Ich finde die Kugeln, die am Oberkörper dran sind, so raufgepappt, finde ich total klasse. Ja, da hätten sie natürlich mal... Ich warte ja immer, man kriegt ja immer so... Die hat hier die Näpfe, die du hier liegen hast. Die Näpfe hat die irgendwie vorne so wupp. Ja, ich finde es immer schade, dass sich nur den Stempeldesign ändert und nicht die Trainerin. Ja. Aber egal. Nee. Und wie fit hat er Ärger bekommen, ne? Der hat ein Fitnessguru. Schon öfter. Hast du mir das erzählt mit dem Fitnessguru? Ja. Dann darfst du das auch. Ich? Ja, ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern. Ja. Aber es ging wohl darum, um Wii Sports. Nee, Wii Fit. Um Wii Fit? Nee, ging es nicht. Um den Namen Wii Fit. Dass es nicht Fitness mit Fit zu tun hat. Weil es, es ist kein Käufer. Sport. Es ist kein Sport. Darum ging es. Genau. Aber wenn man sich die Wii Fit, wenn man das da mal öfter macht, da wird auch mal gesagt, dann redet ja das Board mit einem. Ich denke schon, ich habe einen Knall. Wenn dieses Brett mit mir redet. Ich sag dem auch immer guten Tag. Und das beantworte dem die Frage. Das sagt dann immer, René, ich hoffe, du machst auch noch andere körperliche Ertüchtigungen. Ja. Und was sagst du denn? Oh, ich stelle dann bei Klamotten 10 Kilo ein. Genau. Das ist eigentlich auch ein Trick, ne? Da sagen, ich habe mal ganz schwere Klamotten an, dann bist du schön leicht. Genau. Naja. Nee, du gehst ja selbstverständlich auch nackt darauf. So wie ich auch. Ja. Logisch. Weil bevor ich meine Klamotten gewogen habe, stelle ich mich lieber nackt draußen. Wie einfach. Viel zu viel Arbeit. Eben. Ja. War das alles, was du zur Wii Fit sagen wolltest? Eigentlich schon, ja. Im Moment, ja. Ist das auch so ein Ding, was du, worauf du nicht mal verzichten könntest, um jetzt den Kreis zu schließen? Doch, doch, doch. Könntest du auch ohne, ja? Ja, also ich sag mal so, jetzt in letzter Zeit habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Echt? Dann mache ich meistens, wenn ich dran denke, noch den Körpertest, aber ja. So, naja. Dafür habe ich es jetzt schon geschafft, habe ich mir jetzt vorgenommen, ich laufe jetzt jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, die Treppen. Echt? Ja, und habe ich die Woche auch durchgehalten. Also hat die WeFit bei dir ja was bewirkt. Genau. Und zwar was im Kopf, der hat den richtigen Schalter angedrückt. Genau. Ja, dann Stefans WeFit gibt es demnächst bei eBay. Genau, zum Schleuderpreis. Zum Schleuderpreis. Nein, man muss anderen auch was Gutes tun. Ja. Das kommt zu also, dir zurück. Es ist also auf keinen Fall eine Fehlinvestition. Ja. Ich hatte sogar das Gefühl anfangs, dass sie viel zu billig ist. Es schwankt ja, ne? Ich weiß gar nicht, wie das gerade ist. Der wie schwankt wie fit, nee, für die wie schwankt ja nicht, nee. Ja. Aber dieses wie fit ist ja, sehr rar im Moment. Ich weiß, gibt es das inzwischen schon? Also ich habe gehört von einem Mediamarkt-Mitarbeiter, dass ist jetzt wieder regulär auf Lager. Nee, dass die Knappheit mit Absicht von Nintendo produziert wird. Also bei denen ist auch so, die kriegen da mal ein paar geliefert, die sind sofort weg und dann kriegen sie eine Weile nichts und dann kriegen sie wieder ein paar. Wahrscheinlich um den Kaufreiz zu erhöhen. Und diese künstliche Verknappung ist seit Januar verboten. Aha. Steht im UWG. Was auch heißt UWG? Ich überlege gerade, was das für ein Gesetz ist. Das muss ich mal nachreichen. Was ist das mit Warengesetz? Umlaufwarengesetz? Es geht auch um Wettbewerb. Nee, es ist das, warte mal. Wettbewerbsgesetz? Siehst du, unser unlauterer Wettbewerbsgesetz, genau. Unlauterer Wettbewerbsgesetz. Das ist irgendwas in die Richtung geht. Ja, ja. Genau. Also die künstliche Verknappung ist verboten, wenn nachweisbar ist, dass es gar nicht stimmt. Hm. Und man darf Leuten nicht mehr einreden, dass sie einen Artikel kaufen müssen, damit es ihnen im Job und im Leben besser geht. Also damit sie... Ja, ich werde mal die Informationen zusammensuchen und werde mal, das ist mal interessant. Einen Bericht drüber schreiben, glaube ich. Hm. Und wo habe ich diese Informationen her? Jetzt kommt's. Hast du dir geschnattert? Aus der Bücherei. Ach, aus der Bücherei. Ich dachte, Jetzt kommt irgendwas mit Twitter. Nee, okay. Aber ich habe diesmal nicht getwittert. Nein. Ja. Nee, aus der Bücherei. Also ich muss sagen, auch so eine Sache, jetzt schließt sich der Kreis. Schon wieder. Schon wieder? Ja. Auch so eine Sache, worauf ich jetzt nicht mehr verzichten möchte. Auf die Bücherei. Ja. Ah, die gibt es auch schon immer. Ja, komisch, ne? Also ich war ja auch mal angemeldet, habe halt eine kleine Pause gemacht, aber jetzt im Moment muss ich sagen, finde ich echt cool. Na, sehr schön. Und ich freue mich, dass ich lesen kann. Ja? Ja. Weil du ja ein digitales Aufnahmegerät hast, wo du keine Werbung mehr gucken musst, hast ja mehr Zeit. Genau, siehst du? Wie viel, wir haben es mal durchgerechnet. Haben wir es jetzt mal durchgerechnet schon, ne? Also wenn ihr hören wollt, wie viel Werbung man in der Woche oder wie viel Zeit man mit Werbung gucken verschwendet, dann hört euch einfach den letzten Podcast an. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet in 2 Wochen wieder ein. Wenn es wieder heißt, willkommen beim blog.jünger.de. Genau. Bei René und Stefan. Ja. So ungefähr. Und dann vielleicht ja auch mit noch einem René. Ja. Mal gucken, ob wir es schaffen. René Hesselhoff. Nein. Doch. Ach, du willst jetzt nur damit ihr einschalten. Na hier, ich habe vorhin schon... Ach so, jetzt verstehe ich. Hesselhoff, Rettungsschirm so. Baywatch. Ja. Alles klar. Ja. Don't hassle the Hoff. Aha. Ja. Hat eine Kampagne gemacht. Lebt er eigentlich noch? Ja, ne? Ja, natürlich. Also letztes Video ist so, don't hassle the Hoff. Alter, der war doch mal besoffen, oder? War das nicht so? In den Videos? Der war in dem einen Video besoffen. Ach so. Die Tochter, ey. Das ist eine Tochter. Hm. Möchtest du nicht haben? Ist ja wie die von Alex Baldwin. Die Tochter hat ein Telefonat veröffentlicht, ach so, wo der Vater sie ziemlich runtergemacht hat und ziemlich wüst beschimpft hat. Nee, das darf man ja nicht. Und die Tochter war, glaube ich, ist ein Teenager gewesen, der hat die richtig zur Sau gemacht und das Telefonat hat, wurde auch veröffentlicht. Ähnlich wie das Video von David Hasselhoff, wo er seinen Burger neben dem Mund isst. Genau. Aber so eklig sollten wir eigentlich gar nicht die Sendung beenden. Nein, nein, nein. Ihr solltet uns ja in guter Erinnerung behalten. Ja, deswegen würde ich sagen, bevor wir das Thema noch weiter vertiefen. Ja, René hat alles aufgegessen. Da komme ich. Hier ist ja nicht mehr zum Essen. Ich gehe jetzt woanders hin. René hat meine Vorräte aufgegessen. Und die Haare vom Kopf. Genau. No. Ja, also ich war's. Okay. Dann bis in 2 Wochen. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de